Abschnitt 2 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Einleitung. Die Ära der Massen. Die großen Erschütterungen, welche, wie der Fall des Römischen Reiches und die Begründung der arabischen Herrschaft, den Kulturveränderungen vorangehen, scheinen auf den ersten Anblick besonders durch bedeutsame politische Veränderungen bestimmt zu sein, durch Völkerinvasionen oder durch Sturz von Dynastien. Eine genauere Untersuchung dieser Ereignisse zeigt aber, dass sich zumeist hinter deren augenfälligen Ursachen als wirkliche Ursache eine tiefgehende Modifikation in den Ideen der Völker findet. Nicht jene, die uns durch ihre Größe und Heftigkeit verwundern, sind die wahren historischen Erschütterungen. Die einzigen Veränderungen von Bedeutung, jene, aus welchen die Erneuerung der Kulturen fließt, vollziehen sich auf dem Gebiete der Ideen, der Gedanken und Glaubensinhalte. Die bemerkenswerten Ereignisse der Geschichte sind die sichtbaren Wirkungen der unsichtbaren Veränderungen des menschlichen Denkens. Wenn diese großen Ereignisse so selten stattfinden, so hat das seinen Grund darin, dass es nichts Stabileres in einer Rasse gibt als das Erbgut ihrer Gedanken. Das gegenwärtige Zeitalter bedeutet einen jener kritischen Momente, in denen das menschliche Denken sich umzubilden im Begriffe ist. Dieser Umwandlung liegen zwei Hauptfaktoren zugrunde. Erstens die Zerstörung der religiösen, politischen und sozialen Überzeugungen, aus der alle Elemente unserer Zivilisation entspringen. Zweitens die Schaffung völlig neuer Existenz- und Denkbedingungen infolge der neuen Entdeckungen der Wissenschaft und der Industrie. Da die Ideen der Vergangenheit, obwohl halb zerstört, noch sehr mächtig sind und die Ideen, die sie ersetzen sollen, erst in der Bildung begriffen sind, so stellt die moderne Zeit eine Periode des Überganges und der Anarchie dar. Was aus dieser notgedrungen etwas chaotischen Periode einmal entspringen wird, ist nicht leicht zu sagen. Auf welchen Grundideen werden sich die künftigen Gesellschaften aufbauen? Wir wissen es noch nicht. Schon jetzt aber sehen wir, dass sie bei ihrer Organisation mit einer neuen Macht, der letzten Herrscherin der Gegenwart, zu rechnen haben werden, mit der Macht der Massen. Auf den Ruinen so vieler einst für wahr gehaltener und jetzt toter Ideen, so vieler Mächte, die durch Revolutionen nach und nach gebrochen worden sind, hat diese Macht allein sich erhoben und scheint bald die anderen absorbieren zu wollen. Während alle unsere alten Glaubenssatzungen schwanken und verschwinden und die alten Gesellschaftsstützen eine nach der anderen einstürzen, ist die Macht der Massen die einzige Kraft, die durch nichts bedroht wird und deren Ansehen nur wächst. Das Zeitalter, in das wir eintreten, wird in Wahrheit die Ära der Massen sein. Vor kaum einem Säkulum bestanden die Hauptfaktoren der Ereignisse in der traditionellen Politik der Staaten und in den Rivalitäten der Fürsten. Die Meinung der Massen zählte wenig oder meist gar nicht. Heute zählen die politischen Traditionen, die individuellen Tendenzen der Herrschen und deren Rivalitäten nichts mehr, während im Gegenteil die Volksstimme das Übergewicht erlangt hat. Sie diktiert den Königen ihr Verhalten. Und sie ist es, die diese zu vernehmen streben. Nicht mehr in den Fürstenberatungen, sondern in den Seelen der Massen bereiten sich die Völkerschicksale vor. Der Eintritt der Volksklassen in das politische Leben, das heißt in Wahrheit ihre progressive Umwandlung zu leitenden Klassen, ist eines der einschneidendsten Kennzeichen der Übergangszeit. Dieser Eintritt wurde nicht durch das allgemeine Stimmrecht, das lange Zeit so wenig einflussreich und anfangs so leicht zu lenken war, markiert. Die progressive Geburt der Massenmacht entstand zuerst durch die Verbreitung gewisser Ideen, die langsam von den Geistern Besitz ergriffen, dann durch die allmähliche Assoziation der Individuen zur Verwirklichung der theoretischen Anschauungen. Die Assoziation ist es, wodurch die Massen sich, wenn auch nicht sehr richtige, so doch wenigstens sehr bestimmte Ideen von ihren Interessen gebildet und das Bewusstsein ihrer Kraft erlangt haben. Sie gründen Syndikate, vor welchen der Reihe nach alle Machtfaktoren kapitulieren, Arbeitsbörsen, die, allen Wirtschaftsgesetzen zu Trotz, die Bedingungen der Arbeit und des Lohnes zu regeln suchen. Sie entsenden in die Parlamente Abgeordnete, denen alle Initiative, alle Unabhängigkeit fehlt und die oft nur die Wortführer der Ausschüsse sind, von denen sie gewählt werden. Heute werden die Ansprüche der Masse immer deutlicher und laufen auf nichts Geringeres hinaus als auf den gänzlichen Umsturz der gegenwärtigen Gesellschaft, um sie jenem primitiven Kommunismus zuzuführen, der vor dem Beginn der Zivilisation der normale Zustand aller menschlichen Gruppen war. Begrenzung der Arbeitszeit, Expropriation der Minen, Eisenbahnen, Fabriken und des Bodens, gleiche Verteilung aller Produkte, Ausmerzung aller oberen Klassen zugunsten der Volksklassen und so weiter. Das sind die Ansprüche. Die Massen sind für das Resonieren wenig, desto mehr aber für das Handeln geeignet. Durch ihre Organisation ist ihre Kraft ins Ungeheure gestiegen. Die Dogmen, die wir auftauchen sehen, werden bald die Macht der alten Dogmen besitzen, das heißt die tyrannische und herrische Kraft, welche sich aller Diskussionen zieht. Das göttliche Recht der Massen wird das göttliche Recht der Könige ersetzen. Die Lieblingsschriftsteller unserer jetzigen Bourgeoisie, jene, welche am besten deren ein wenig beschränkte Ideen, deren etwas kurzsichtige Ansichten, deren etwas summarischen Skeptizismus und oft exzessiven Egoismus darstellen, geraten völlig vor der neuen Macht, die sie heranwachsen sehen, in Verwirrung und richten, um die Verwirrung der Geister zu bekämpfen, einen verzweifelten Appell an die sittlichen Kräfte der Kirche, die sie einst so gering schätzten. Sie sprechen vom Bankrott der Wissenschaft und erinnern uns, als reuige Büßer aus Rom kommend, an die Lehre der geoffenbarten Wahrheiten. Aber diese Neubekehrten vergessen, dass es zu spät ist. Hat die Gnade sie wirklich berührt, so hat sie doch nicht die gleiche Macht über die Seelen, die sich um die Besorgnisse, welche diese neuen Frommen quälen, nicht bekümmern. Die Massen wollen heute nicht die Götter, welche jene selbst gestern nicht mochten und zu deren Falle sie beigetragen haben. Es liegt nicht in der Macht der Götter oder der Menschen, die Flüsse zu ihren Quellen zurückfließen zu lassen. Die Wissenschaft hat mitnichten bankrott gemacht und hat nichts mit der gegenwärtigen Anarchie der Geister oder mit der neuen Macht, die in deren Schoße emporwächst, zu tun. Sie hat uns die Wahrheit oder wenigstens die Erkenntnis der unserer Intelligenz zugänglichen Beziehungen verheißen, nie aber Frieden und Glück. Mit souveräner Gleichgültigkeit gegenüber unseren Gefühlen hört sie nicht unsere Klagen. An uns ist es, mit ihr zu leben zu suchen, da nichts die Illusionen wiederbringen kann, die sie verjagt hat. Allgemeine Symptome, die bei allen Nationen ersichtlich sind, zeigen uns das rapide Anwachsen der Macht der Massen und verbieten uns die Annahme, diese Macht werde bald aufhören zu wachsen. Was sie auch bringe, wir werden es ertragen müssen. Alles Gerede dagegen ist nur leerer Wortschwall. Gewiss, vielleicht bedeutet das Heraufkommen der Massen eine der letzten Etappen der Zivilisation des Okzidents, die völlige Rückkehr zu jenen Perioden verworrener Anarchie, die allzeit dem Aufsteigen einer neuen Gesellschaft voranzugehen scheinen. Aber wie wollen wir es hindern? Bisher haben diese großen Zerstörungen der zu alten Zivilisation die klarste Rolle der Massen ausgemacht. Nicht bloß heutzutage tritt diese Rolle in der Welt auf. Die Geschichte lehrt uns, dass in dem Augenblicke, da die moralischen Kräfte, auf denen eine Zivilisation beruhte, ihre Herrschaft verloren haben, die letzte Auflösung von jenen unbewussten und rohen Massen, welche recht gut als Barbaren gekennzeichnet werden, bewerkstelligt wird. Bisher wurden die Zivilisationen stets nur von einer kleinen intellektuellen Aristokratie geschaffen und geleitet, niemals von den Massen. Die Massen haben nur Kraft zur Zerstörung. Ihre Herrschaft bedeutet stets eine Phase der Barbarei. Eine Zivilisation setzt feste Regeln, eine Disziplin, den Übergang des Instinktiven zum Vernunftmäßigen, die Voraussicht der Zukunft, einen hohen Kulturgrad voraus, Bedingungen, welchen die sich selbst überlassenen Massen niemals zu entsprechen vermochten. Vermöge ihrer bloß zerstörerischen Macht wirken sie gleich jenen Mikroben, welche die Auflösung der geschwächten Körper oder der Leichname zu Ende führen. Ist das Gebäude einer Zivilisation wurmstichig geworden, so sind es stets die Massen, welche dessen Zusammensturz herbeiführen. Jetzt tritt ihre Hauptfunktion zutage, und die Philosophie der Menge erscheint für einen Augenblick als die einzige Philosophie der Geschichte. Wird es mit unserer Zivilisation sich ebenso verhalten? Wir können es befürchten, aber noch nicht wissen. Wie immer es sein mag, wir müssen uns bescheiden, die Herrschaft der Massen zu ertragen, da der voraussichtbare Hände allmählich alle Schranken, die sie zurückhalten konnten, umgestürzt haben. Wir kennen diese Massen, von denen man jetzt so viel spricht, sehr wenig. Die Psychologen von Fach, welche entfernt von ihnen lebten, haben sie stets ignoriert und sich mit ihnen dann nur in Bezug auf die Verbrechen, zu denen sie fähig sind, beschäftigt. Zweifellos gibt es kriminelle Massen, aber auch tugendhafte, heroische und andere Massen. Die Massenverbrechen bilden nur einen Sonderfall ihrer Psychologie. Und wenn man bloß die Verbrechen der Massen studiert, so kennt man deren geistige Beschaffenheit nicht besser als jene eines Individuums, dessen Laster man bloß studiert. Seien wir aber gerecht. Alle Herren der Erde, alle Religions- und Reichsstifter, die Apostel aller Glaubensrichtungen, die hervorragenden Staatsmänner und, in einer bescheideneren Sphäre, die einfachen Häupter kleiner menschlicher Gemeinschaften waren stets unbewusste Psychologen mit einer instruktiven und oft sehr sicheren Kenntnis der Massenseele. Weil sie diese gut kannten, wurden sie so leicht die Herren. Napoleon erfasste wunderbar das Seelenleben der Massen des Landes, das er beherrschte, aber er verkannte oft völlig die Seele der fremden Rassen angehörenden Massen. Fußnote: Übrigens verstanden sich seine klügsten Ratgeber nicht besser darauf. Talleyrand schrieb ihm, Zitat, Spanien würde seine Soldaten als Befreier empfangen, Zitat Ende. Es empfing sie wie Raubtiere. Ein mit den erblichen Instinkten der Rasse vertrauter Psycholog hätte diesen Empfang leicht voraussehen können. Ende der Fußnote. Und deshalb unternahm er, in Spanien und in Russland namentlich, Kriege, in denen seine Macht Stöße erlitt, durch die sie bald niedergehen sollte. Die Kenntnis der Massenpsychologie ist heute die letzte Zuflucht des Staatsmannes, der nicht etwa sie regieren, das ist zu schwierig geworden, aber wenigstens nicht zu sehr von ihnen regiert werden will. Nur mittels einer Vertiefung der Massenpsychologie versteht man, wie wenig Einfluss Gesetze und Institutionen auf die Masse haben, wie unfähig sie zu Meinungen außer jenen, die ihnen eingeflößt wurden, sind. Dass man sie nicht mit Regeln, welche auf rein theoretischer Billigkeit beruhen, sondern nur mittels dessen, was auf sie Eindruck macht und sie verführt, leitet. Will zum Beispiel ein Gesetzgeber eine neue Steuer auflegen? Soll er jene, die theoretisch die gerechteste ist, wählen? Keine Spur. Die ungerechteste kann praktisch für die Massen die beste sein. Ist sie zugleich die unauffälligste und als leichteste erscheinende, dann wird sie auf das Leichteste durchgehen. Auf diese Weise wird eine noch so große indirekte Steuer allezeit von der Masse angenommen werden, weil sie für Konsumartikel pfennigweise täglich entrichtet, die Gewohnheit nicht hindert und beeinflusst. Man setze an ihrer Stelle nun eine den Löhnen oder anderen Einkommen proportionale, auf einmal zu entrichtende Steuer, mag diese theoretisch auch 10-mal weniger hart als die andere sein, so wird sie einstimmige Proteste erregen. Anstelle der unfühlbaren Pfennige eines jeden Tages tritt in Wirklichkeit eine relativ hohe Geldsumme, welche an dem Zahltage riesig und folglich sehr eindrucksvoll erscheinen wird. Sie würde als gering nur dann erscheinen, wenn sie Pfennig für Pfennig zur Seite gelegt worden wäre. Aber dieses wirtschaftliche Gebaren stellt ein Maß von Voraussicht dar, dessen die Massen unfähig sind. Dieses Beispiel ist eines der einfachsten. Die Richtigkeit desselben ist leicht einzusehen. Einem Psychologen wie Napoleon es war, ist sie nicht entgangen. Aber die Gesetzgeber, welche die Massenseele nicht kennen, vermögen sie nicht zu bemerken. Die Erfahrung hat ihnen nicht genug dargetan, dass die Menschen sich niemals nach den Vorschriften der reinen Vernunft verhalten. Noch viele andere Anwendungen ließen sich von der Massenpsychologie machen. Die Kenntnis derselben wirft das hellste Licht auf eine große Menge historischer und ökonomischer Erscheinungen, die ohne sie völlig unverständlich bleiben. Ich werde Gelegenheit haben zu zeigen, dass, wenn der hervorragendste moderne Historiker, Tang, die Ereignisse der großen Revolution zuweilen so unvollkommen verstanden hat, dies darin seinen Grund hat, dass er niemals an der Erforschung der Massenseele gedacht hat. Er hat sich bei dem Studium dieser komplizierten Periode der beschreibenden Methode der Naturwissenschaft bedient, aber unter den Erscheinungen, welche den Gegenstand der Naturforschung bilden, finden sich die geistigen Kräfte nicht. Diese aber sind es eigentlich, welche den wahren Bereich der Geschichte bilden. Schon im Hinblick auf ihre praktische Seite verdient demnach, die Massenpsychologie in Angriff genommen zu werden, aber auch, wenn sie nur ein rein theoretisches Interesse darböte. Es ist ebenso interessant, die Triebfedern der menschlichen Handlungen zu enträtseln, als ein Mineral oder eine Pflanze zu beschreiben. Unsere Studie der Massenseele wird nur eine kurze Synthese, ein einfaches Resümee unserer Untersuchungen bieten können. Man darf von ihr nicht mehr als einige anregende Gesichtspunkte verlangen. Andere werden das Gebiet weiter bearbeiten. Heute ist es noch ein jungfräulicher Boden, den wir beackern. Fußnote: Die wenigen Autoren, die sich mit dem psychologischen Studium der Massen abgaben, haben sie, wie gesagt, nur in kriminologischer Hinsicht untersucht. Da ich diesem Gegenstande nur ein kurzes Kapitel dieses Werkes gewidmet habe, so verweise ich den Leser hinsichtlich dieses Spezialgebietes auf die Arbeiten von Tart und die Schrift von Sikele, die kriminellen Massen. Letztere Arbeit enthält keinen einzigen originellen Gedanken, gibt aber eine Zusammenstellung von Tatsachen, die der Psycholog verwerten kann. Übrigens sind meine Folgerungen betreffend der Kriminalität und Moralität der Massen jenen der von mir genannten Autoren durchaus entgegengesetzt. In meiner Schrift »Die Psychologie des Sozialismus« findet man einige Folgerungen aus den die Massenpsychologie beherrschenden Gesetzen. Diese Gesetze finden übrigens auf den verschiedenen Gebieten Anwendung. Der Direktor des Königlichen Konservatoriums in Brüssel, A. Gewaert, hat kürzlich von den Gesetzen, die ich in einer musikalischen Abhandlung darlegte, er nennt die Musik treffend eine Massenkunst, eine bemerkenswerte Anwendung gemacht. Ihre beiden Werke, schrieb mir dieser ausgezeichnete Lehrer bei Übersendung seiner Arbeit, Zitat, haben mir die Lösung eines von mir früher als unlöslich betrachteten Problems geboten. Die erstaunliche Eignung jeder Masse, ein neues oder altes, einheimisches oder fremdes, einfaches oder zusammengesetztes Tonstück zu empfinden, vorausgesetzt, dass es schön gespielt wird und dass die Musiker einen begeisterten Dirigenten haben. Zitat Ende. Herr Gewaert zeigt vortrefflich, warum, Zitat, ein Werk, welches von ausgezeichneten Musikern bei Durchsicht der Partitur in der Einsamkeit ihrer Stube unverstanden blieb, oft von einem jeder technischen Kultur unkundigen Auditorium ohne weiteres erfasst wird. Zitat Ende. Ebenso gut zeigt er, weshalb diese ästhetischen Eindrücke spurlos verlaufen. Ende der Fußnote. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jessi des Roslau im November 2024.